Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Antragskonferenz in Aachen zum Bundesparteitag der Piratenpartei in Bochum. 24. Oktober 2012. Im Rahmen einer bundesweiten Reihe veranstaltet die Piratenpartei Aachen am Sonntag, den 28. Oktober 2012 ab 10 Uhr im Aachener Technologiezentrum AGIT, Dennewartstraße 25, 520068 Aachen eine Antragskonferenz zum nächsten Bundesparteitag BPT der Piratenpartei. Dieser programmatische Parteitag findet am 24. und 25. November 2012 in Bochum statt. Die Antragsphase für Satzungsanträge sowie Grundsatzprogramm- und Wahlprogrammanträge endet am 26. Oktober 2012 um 23.59 Uhr. Die Konferenzteilnehmer werden die eingereichten Anträge für den BPT unter anderem aus den Themengebieten Wirtschaft und Umwelt vorstellen und diskutieren. Darüber hinaus wird es möglich sein, zu allen Themengebieten Positionspapiere zu formulieren, die auch über die Antragsfrist für Programmanträge hinaus noch zur Abstimmung eingebracht werden können. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Parteimitglieder, ist jedoch wie immer öffentlich. Jeder ist herzlich willkommen. Bereits am vergangenen Wochenende wurde auf der Antragskonferenz in Dortmund Antragsentwürfe von Mitgliedern verschiedener Arbeitsgruppen bearbeitet und nach gemeinsamer Abstimmung ins Antragsportal eingestellt. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung die Pressestelle der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, Achim Müller. Gesprochen wurde diese PM von Britta Stephan, aka Nanunana 249. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.